Kundgabe 5126. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.5.1951. Not der letzten Zeit. Viele werden noch abberufen. Euch bleibt zur Erlösung nur noch eine kurze Zeit. Und so ihr diese nicht ausgiebig nützet, ist euch ein entsetzliches Los beschieden. Doch der Schwachen und Unschlüssigen nehme ich mich an und helfe ihnen, dieser Not zu entrinnen. Viele Seelen werden noch zuvor ihren Körper verlassen, ehe das letzte Ende kommet, weil sie unfähig wären, im letzten Glaubenskampf Widerstand zu leisten und doch auch nicht in die Tiefe sinken sollen, das heißt, nicht zu jenen gehören, die mir harten Widerstand entgegensetzen. Ich werde noch vorher eine große Säuberungsaktion unternehmen, wo noch viele Seelen geläutert oder für weiteres Wirken unschädlich gemacht werden, um ein gänzliches Abfallen dieser zu verhindern, weil ich ihren Seelenzustand erkenne und nicht verderbe, was noch zur Besserung im Jenseits tauglich ist. Die Zeit ist nur noch kurz und wird sehr schwer sein für alle Menschen, ausgenommen, die sich meinem Gegner verschrieben haben und von ihm in jeder Weise irdisch unterstützt werden, weil sie ihm ihre Seelen verkauften. Doch ich weise euch auf diese Notzeit hin, und so sie kommt, solltet ihr diese Ankündigungen gedenken und daraus Kraft und Mut schöpfen, weil ich euch gleichzeitig auch sicheren Schutz und Rettung verheiße, die ihr mir angehören wollet. Die Menschen können nur euren Leib töten, sie können euch nur irdisch schaden, doch eurer Seele können sie nichts anhaben. Und wenn ich euch auch den Schutz für euer leibliches Leben verheiße, wenn ich euch meine Hilfe zusichere, in jeglicher Not, so könnet ihr ohne Sorge das Kommende erwarten. Ihr könnet in fester Zuversicht alle Ereignisse an euch herankommen lassen. Ich werde immer einen Ausweg finden, selbst wenn irdisch keine Hilfe möglich erscheint. Denn ich bin der Herr über Leben und Tod. Ich bin der Herr über die Schöpfung und über das Reich des Lichtes und auch der Finsternis. Ohne meinen Willen und meine Zulassung kann nichts geschehen. Was aber geschieht, ist nur zu eurem und der Mitmenschen Seelenheil. Noch ist es ruhig, und ihr Menschen glaubet es nicht, dass ihr vor großen Ereignissen steht. Ihr Menschen wollet es nicht glauben, dass sich völlig andere Lebensverhältnisse ergeben werden und dass ihr viel Kraft und Vertrauen aufbringen müsset, um allen Anforderungen gerecht zu werden, die an euch gestellt werden von Seiten mir feindlicher Gewalt. Doch es erfüllet sich, wie es geschrieben steht. Die große Trübsal wird über die Erde gehen, und ihr werdet es erkennen, dass ihr in der Endzeit lebet, wo ihr euch bewähren müsset. Doch einen werdet ihr immer finden, der euch zu helfen bereit ist. Und so ihr an diesen einen glaubet und ihn aus kindlichem Herzen bittet, werdet ihr aus jeder Gefahr unbeschadet hervorgehen. Denn ich werde kommen, wenn die Not am größten ist, und euch erretten. Und alle Not wird zu Ende sein, denn nun findet die endgültige Scheidung der Geister statt. Und so werdet ihr nicht mehr bedrängt werden können, und ein seliges Leben führen im Paradies auf der neuen Erde. Amen.